WDR 5. Neugier genügt. Es ist heiß und stickig. Ein Soldat in Flecktarnuniform, genauer gesagt im Wüstenflecktarn, betritt das Szenario. Er muss sich erst orientieren in dem dunklen Raum. Hinten in der Ecke klirren Gläser. Der Hauptmann der Bundeswehr wird erwartet. Wir haben einen Raum, der ist jetzt hier sehr düster gehalten, ähnlich einer Atmosphäre in einem Zelt. Der Raum ist auch relativ warm, mit Sackleinen an den Decken und an den Wänden, mit einer schwachen Beleuchtung. Und wenn dann die Tür zufällt, dann ist man auf einmal irgendwo auf der Welt, mitten in einer Situation, dass man einen fremden Kulturkreis etwas erklären muss. Warum Melit? Wollen Sie Schnaps trinken? Nein, danke, ich trinke keinen Schnaps. Der Soldat der deutschen Streitkräfte ist in einer besonderen militärischen Mission unterwegs. Nicht das Schießen und Kämpfen ist der Auftrag, sondern den Armeen in den Einsatzländern zu übermitteln, dass und wie sie künftig allein, ohne NATO oder Bundeswehr, kämpfen und schießen sollen. Nicht nur in Mali. Wir sind ja da, alle auf einen Stand zu bringen, international. Resolute Support nennt sich das in Kabul und Mazar-i-Sharif. Entschlossene Unterstützung der afghanischen Streitkräfte. Diese neuen Einsätze der westlichen Truppen sind Beratungseinsätze. Die Bundeswehr spricht von Mentoring. Doch die Soldaten müssen ihre Rolle als Militärberater noch üben, erläutert ein Major vom Ausbildungszentrum der Bundeswehr im bayerischen Wildflecken. Es ist halt ein neues militärisches Arbeitsumfeld, ist der Mentor. Und das Mentoring-Geschäft ist natürlich für uns als Soldaten ein neues Aufgabenspektrum, was in Afghanistan durchgeführt wird. Bei Resolute Support geht es natürlich fast ausschließlich um das Mentoring, aber eigentlich jetzt erst tatsächlich auch in die Ausbildung so einfließt, dass wir uns grundlegend mit dem Thema Mentoring auch beschäftigen. Kommunikationsintensiv seien diese Missionen, erläutert der Leiter des Mentoring-Lehrgangs, Oberstleutnant. Das sind ja alles letztendlich Soft Skills. Deswegen werden Sie hier auch kaum Panzer, Munition, Waffen oder ähnliches sehen, sondern die Hauptwaffe hier ist das Gespräch. Was auf Sie zukommt in Afghanistan, in Mali, im Nordirak oder anderswo, wissen die Soldaten nicht. Zum Beispiel, wenn Sie einem einheimischen Kommandeur beratend zur Seite stehen, einen Plan für ein bevorstehendes Gefecht zu entwerfen. Okay, wenn ich jetzt in Ihrer Lage sein würde, dann würde ich jetzt in die erste Operationsplanung gehen und mir erste Gedanken über die Idee des Gefechtes machen. Haben Sie sich jetzt schon überlegt, von welcher Seite Sie aus zugreifen? Muss ich die Schürze da? Er ist total besoffen. Ja. Also das sind im Wesentlichen Offiziere dieser Armeen, wo wir alle Problemfelder mit abdecken. Major, Ausbildungszentrum. Wir haben die Möglichkeit, dass wir welche haben, die auf den Dienstposten gekommen sind, aufgrund von Vetternwirtschaft oder Schmiergeldzahlung, die keine Leistungsfähigkeit haben, aber trotzdem einen Dienstposten bekleiden. Es kann auch sein, dass wir welche haben, die Drogen- oder Alkoholmissbrauch haben. Drogen- und Alkoholprobleme tauchen in allen Kulturkreisen auf, wo es Drogen und Alkohol verfügbar ist. Und das ist dann sehr herausfordernd. Grundsätzlich gehe ich an so einen Einsatz nur, wenn der Ausbildungsstand, die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Streitkräfte gering ist. Lehrgangsleiter, Oberstleutnant. Also grundsätzlich ist davon auszugehen, dass wir auf ein sehr, sehr niedriges Niveau an Ausbildung und Ähnliches treffen. Sonst bräuchten wir die Militärberater nicht. Ein Teilnehmer des Mentoring-Lehrgangs, ein Hauptfeldwebel, der demnächst in seinen ersten Beratungseinsatz gehen wird, fasst den neuen militärischen Auftrag zusammen. Wir sind im Endeffekt ja nichts weiter als Erzieher, im großen Sinne. Wir können erziehen, wir unterstützen, wo wir können. Es hat nicht nur immer mit Krieg zu tun, was wir machen. Wenn es möglich ist, würde ich jetzt gern im Folgenden mit Ihnen darüber sprechen, was wir bis morgen früh um 9 noch machen müssen. Sie müssen Geduld haben. Die Beratungsmission wird in 4 Räumen parallel geübt. Rund 40 Offiziere der Bundeswehr müssen hier gemeinsam mit Rollenspielern 2 Übungsbilder durchlaufen. Immer dabei sind sogenannte Sprachmittler. Sie übersetzen. Das wird in allen Einsatzländern so praktiziert. Es soll möglichst keine Missverständnisse in der Kommunikation geben, berichtet eine Rollenspielerin, die vom Ausbildungszentrum der Bundeswehr für die Rolle der Sprachmittlerin gebucht wurde. Das ist meiner Rolle sehr wichtig, weil ich muss richtig übersetzen und ich bin Ingenieur für Eisenbahn. studiert, aber das in Deutschland, ich bin seit 1996 und deswegen habe ich verschiedene Arbeit da gemacht. Hallo. Die Männer, die die einheimischen Militärs spielen, sprechen Russisch. Dabei. Doch mit der Ukraine und mit möglichen künftigen Einsatzgebieten der neuen sogenannten schnellen Eingreiftruppe habe das nichts zu tun, beteuert der Major vom Ausbildungszentrum der Bundeswehr. Wir benutzen hier als Fremdsprache Russisch, das liegt einfach an der Herkunft unserer Rollenspieler. Also für alle Fälle gerüstet. Falls schnelle Eingreiftruppe doch mal los muss, ne? Es ist einfach so, wie es ist bei uns. Das können wir nicht ändern, dass wir halt eine realistische, fremde Sprache haben. Und so bietet sich halt einfach Russisch an. Ich habe eine Frage. Haben Sie mit Ihrem Bataillon und mit Ihrem Stab vor allem schon mal so eine Operation geplant? Terroristen, ja, dass die Terroristen hat plötzlich so angegriffen. Im ersten Szenario wird geprobt, wie den Soldaten der Armeen in den Einsatzländern ein Konzept zur Durchführung einer militärischen Operation erklärt werden könnte. Im zweiten Szenario geht es darum, die effektive Gestaltung eines Checkpoints durchzusetzen. In instabilen Ländern sind Checkpoints und Straßensperren elementar wichtig für die Verteidigung der inneren Sicherheit. Doch in der deutschen Truppe weiß man, für alle militärischen Beratungen ist es entscheidend, sich auf die Sitten und Gebräuche der Länder einzustellen. Bereits das Begrüßungsritual müsse sitzen. Und wer über Unpünktlichkeit nörgelt, der könne sofort einpacken. Interkulturelle Kompetenz nennt man das. Erklären der Hauptfeldwebel, der bald zum ersten Mal in einen Beratungseinsatz gehen wird, und ein Übungsleiter. Also nicht gleich hier mit dem, wie es so schön heißt, mit der Tür ins Haus fahren, sondern erstmal Honig ums Maul schmieren, also in gewissen Kulturkreisen, darf man überhaupt keine Kritik üben. Okay. Da wird das als Beleidigung aufgefasst und da muss ich wirklich loben, loben, loben. Also ich war in Afrika und man kann mit den Menschen eher umgehen, sie sind herzlicher und sie sind eher zuvorkommender. In Afghanistan ist man da noch ein bisschen zurückhaltend. Ein junger Feldwebel der Bundeswehr steht in der Tür und hebt die rechte Hand an die Schläfe zum militärischen Gruß. Doch um dem einheimischen Kompaniechef guten Tag sagen zu können, muss er über einen großen, schweren Teppich gehen, quer durch das riesige Büro des Kommandeurs. Хорошо, может для начала чай попьем? Мы не против? Wollen Sie Tee trinken oder Wasser? Sehr gerne. Ja, die kommen rein, auf einmal orientalische Teppiche, halten einen Büroraum, wie man ihn in Afghanistan, wie man ihn in Mali treffen kann. Die einheimischen Kommandeure haben immer so einen Empfangs- und Öffentlichkeitsbereich, der direkt mit ihrem Büro drin ist, Leute zu empfangen, zu hofieren. Und unser Schreibtisch hier vom Kommandeur hat ganz wichtig erstmal das drauf, mindestens ein Handy und ein Telefon, die ganze Zeit bimmeln und stören. Hallo? Nicht nur das Telefon macht Lärm. Neben dem Schreibtisch steht ein Großbildfernseher, der den ganzen Tag läuft. Auf dem Schreibtisch liegen die dienstlichen Utensilien des Kompaniechefs. Ein gutes Dutzend Stempel. Stempel sind ganz wichtig in vielen Ländern, weil das zeigt ja, dass man irgendwo eine Verantwortung hat und irgendwas siegeln kann. Und das sind alles so feine Details, wo wir versuchen, diese Räume aufgrund der Einsatzerfahrung, die unsere Ausbilder haben, so realistisch wie möglich zu gestalten. Dass man möglicherweise auf einmal auf einem dicken Perserteppich unterwegs ist und sich alles anders fühlt. Wir haben dann überall noch einzelne Teppiche liegen, kleine Teppiche, große Teppiche, in verschiedenen Farben, um einfach ein wildes Gefühl zu erzeugen. Wollen Sie rauchen? Nein, danke. Der Kommandeur hat in seine Sitzecke eingeladen. Der Feldwebel der deutschen Truppe versinkt darin und rauft sich die Haare. Sein Auftrag lautet, dem Kommandeur nahezubringen, wie Bundeswehrsoldaten eine Straßensperre bauen. Der Kommandeur öffnet eine bunt bemalte Dose mit Keksen. Was isst man denn hier traditionell? Er kann nicht verraten. Auch interkulturelle Kompetenz kann eine militärische Aufgabe sein. Der Bundeswehrsoldat knabbert an einem Keks. Interkulturelle Begegnung ist überall. Sozialwissenschaftler wie auch Ökonomen beschäftigen sich mit dieser Entwicklung. Und sie stellen die Frage, ob interkulturelle Kompetenz funktionieren kann, wenn wirtschaftliche und militärische Macht die Begegnung dominiert. Und ob so gesehen der Erwerb interkultureller Kompetenz überhaupt nützlich und tauglich sein kann für militärische Einsätze. Der deutsche Feldwebel fischt sich einen Keks aus der bunten Dose. Wollen Sie ein bisschen Alkohol trinken? Nein, danke. Ich trinke keinen Alkohol. Konzentration ist angesagt. Die einheimischen Streitkräfte sollen eine Straßensperre nach deutschem Standard bauen. Ich würde einfach ganz kurz vorstellen, wie wir das in Deutschland machen. Was für ein freies Zeit? Er wollte am Sonntag nach Hause einladen und er sagte, können wir dort Schach spielen und können Schnaps dazu trinken. Ich würde ganz gerne noch das Thema Ausbildung fortführen. Der Feldwebel der Bundeswehr erklärt dem einheimischen Kommandeur, wie deutsche Soldaten üben, eine Straßensperre zu errichten. Theoretisch Unterricht. In Deutschland fangen wir immer mit einem Grundlagenunterricht oder mit einem Unterricht an. Damit die Soldaten zumindest theoretisch verstehen, was dort ihre einzelnen Aufgaben sind. Dort haben sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, damit sie draußen in der praktischen Ausbildung weniger Fehler machen. In seinem Land ginge es zack, zack, erwidert der einheimische Kompaniechef. Er kann zeigen, kommt ein Fahrzeug. Wir перекрываем дорогу. Sperren wir Straße, Kontrolle machen. Aber теперь я хотел. Es war ja läuft schnell und fertig. Узнать, как вы будете это делать. Und jetzt wollte er wissen, dass wir machen sie in Deutschland. Wenn Sie nur den Wald und die Straße einmal aufmalen, dann kann ich auf Ihr Gelände unsere Idee einmal reinzeichnen. Der junge Mann von der deutschen Truppe malt eine Linie und einen Pfeil in die Straßenskizze. Wir haben hier die Vorkontrolle. Die Fahrzeuge kommen hier rein. Die Sperre wird aufgemacht, die Sperre wird zugemacht. Das Auto kann nicht mehr raus. Die Vorkontrolle dient dazu, nur so viele Autos in den Checkpoint zu lassen, so viel wie Soldaten Autos kontrollieren können. Und hier ist dann die Kontrolle. Okay? Der Kommandeur der einheimischen Streitkräfte ist nicht einverstanden. Seine Soldaten möchten nicht, dass die Autos sich lange an den Checkpoints aufhalten. Sie winken die Fahrzeuge immer schnell weiter. Wenn passiert, dass zum Beispiel im Fahrzeug, das wird eine Granate, und was werden wir dann machen? Kann da explodieren? Die Soldaten der einheimischen Armee haben Angst vor Terroranschlägen und vor Kampfhandlungen. Das kennt man in der deutschen Truppe, meint der Major vom Ausbildungszentrum der Bundeswehr. Das ist mit dem Kerngeschäft, dass man verhindert, dass auf den eigenen Seiten Verluste entstehen. Im häufigsten Fälle, dass Dörfer oder Gebiete umstellt werden, weil dort drin Feindkräfte vermutet werden, Waffenverstecke vermutet werden. Das heißt, es geht darum, die eigenen Kräfte, so 800 bis 1000 Personen, so zu koordinieren, damit man nicht anfängt, sich gegenseitig zu beschießen, wenn man nachts versucht, ein Dorf zu umstellen. Und dieses ist auch in unseren militärischen Bereichen durchaus noch eine Herausforderung, in solchen Ländern eine sehr große Herausforderung. Gut. Im Übungsraum nebenan dasselbe Spiel. Ein Hauptmann der Bundeswehr mit einem Flipchart unter dem Arm stellt sich vor einen Wandteppich, baut das Flipchart auf und zeichnet mit einem Filzstift eine Straße und ein Auto. So, alle, die in dem Auto sitzen, steigen aus. Alle steigen aus. Fahrer steigt aus, ein Soldat sagt dem Fahrer, du machst jetzt alle Türen auf, Kofferraum, Motorhaube, Handschuhfach, alles. Alles aufmachen. Macht der Fahrer. Noch ein Soldat geht rum und guckt überall rein. Okay. Fahrertür guckt, liegt irgendwo was rum, Granaten, Handgranaten, Waffen, Schmuggel. Die anderen, die hier ausgestiegen sind, gehen separat in die Personenkontrolle. Da wird alles durchsucht, Waffen, irgendwas. Der Bundeswehrsoldat schaut den einheimischen Offizier an. Der stemmt seine Hände auf den Tisch und beugt sich vor. Das bei mir ist besser als bei dir. Meine ist besser. Das wird so, wie ich will. Der einheimische Kompaniechef springt auf und läuft weg. Der junge Hauptmann rührt seinen Tee um. Unzufrieden sei er gar nicht mit dem Gespräch, sagt er. Ausbildungsziel in dem Sinn hin ja erreicht, dass wir unsere Vorstellung mal gezeigt haben, ich seine gesehen habe. Alles Weitere ist in der Entwicklungsphase. Prima, wir haben ja die Tür schließen. Ebenfalls in der Entwicklung ist das Szenario Planung einer militärischen Operation. Sehr gut, der Auftrag ist klar, ja. Die Verteidigung des Landes nach außen und nach innen sicherzustellen, sei der wichtigste Punkt der neuen Beratungseinsätze, ob in Mali oder in Afghanistan. Denn schließlich sollen die dortigen Armeen demnächst ihren Kram alleine machen, erklärt der Lehrgangsleiter der Ausbildungsmission der Bundeswehr. Natürlich geht es auch bei der Beratung der Sicherheitskräfte darum, wie kämpft man effektiver unter den Bedingungen, die im Land vorherrschen. Also auch das Thema Angriff, Verteidigung, wie handle ich, wenn ich in einen Hinterhalt gerate, das wird natürlich auch alles dann in der Beratung ein Thema sein. Und in diesen Operationen begleiten auch die Mentoren mit ihren Gefechtsfahrzeugen bewaffnet die afghanische Einheit. Und nicht, dass wir dort die Arbeit übernehmen oder vielleicht sogar für sie durchführen und kämpfen, sondern dass sie für ihre Sicherheit selber sorgen. Im Szenario Planung einer militärischen Operation findet eine Lagebesprechung statt. Alles das, was ich bis jetzt hier so erlebt habe, führt noch nicht ganz dahin, dass diese Operation auch ein Erfolg wird. Also muss ich jetzt Gas geben. In ihren Flecktarnuniformen sitzen die Soldaten im Halbkreis auf ihren Stühlen. Die Übungsleiter, ebenfalls im Flecktarn, schreiten auf und ab. Der Kommandeur hat ja unmissverständlich klar gemacht, dass er einen schnellen und überraschenden Angriff bzw. Zugriff plant. Achtung, was bedeutet das für mich? Was ist zu tun? Der Kommandeur hat einen Termin gesetzt. Ob das dann nachher so funktioniert, ist eine ganz andere Geschichte. Vermutlich nicht. Aber das werden wir dann sehen. Okay, Fragen? Keine. Ich glaube, es hat geklopft. Sakaitete. Der Kommandeur, der den schnellen Angriff plant, lässt Tee servieren. Der Soldat der Bundeswehr möchte sich gern einmal den Operationsplan des bevorstehenden Angriffs ansehen. Wollen Sie mir vielleicht die ersten Dinge zeigen, die Sie getan haben? Ja, etwas gesagt, nicht mehr gut. Er kann das nicht sagen. Aber er darf das nicht sagen. Der deutsche Hauptmann schnauft. Der einheimische Kompaniechef schaut an die Decke. Haben Sie die ersten Pläne nur in Ihrem Kopf oder haben Sie sich schon etwas aufgeschrieben oder aufgezeichnet? Ja, wir haben das schon auch schriftlich gemacht, ja. Wollen Sie mir vielleicht Ihre Lieblingsmöglichkeit vorstellen, die Sie bis jetzt favorisieren? Nein. Geheime Angriffspläne könne er nicht zeigen, erklärt der einheimische Kommandeur. Aber wir sind doch verbündete Streitkräfte. Wir sind ja hier, um sie zu unterstützen und teilweise mit auszubilden. Dafür brauchen wir die Information. Er hat gemeint, dass sie nicht schneller als er wird, ja? Nicht nach vorne springen. Und deswegen, er hat sich ein bisschen nicht ganz gut gefühlt, verstehen Sie? Verstehe ich nicht. Afghanistan, das ist eine ganz einfache Geschichte. Die Moral der Truppe, die manchmal mitzureisen und zu motivieren, ist manchmal sehr, sehr schwer. Einsatzerfahrung in Afghanistan haben viele Offiziere vom Ausbildungszentrum der Bundeswehr. Ob die Armee, wenn sie fertig ausgebildet ist, die Sicherheit im Land auch gewährleisten kann, ist ja etwas anderes. Nur es gibt ja irgendwann einen Zeitpunkt, wo unsere Ausbildungsunterstützung, unser Mentoring irgendwann auch zu Ende ist. Der Afghanistan-Einsatz Resolute Support wird vorerst bis mindestens Ende 2016 fortgeführt werden. Ob die westlichen Truppen dort auch weiterhin an Kampfeinsätzen teilnehmen bzw. darin verwickelt werden, ist ungewiss. Die NATO-Definition der ISAF-Nachfolgemission lässt das offen. Im Übungsszenario Planung einer militärischen Operation reicht ein einheimischer Kompaniechef einem Feldwebel der Bundeswehr ein Glas. Einen letzten trinke ich noch. Prost. Das Wichtigste sei, meint der Feldwebel, immer hoffnungsfroh zu bleiben. Ja. Weglaufen kann ich ja nicht. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.